herzlich willkommen zum D-Einspieler Podcast. Und das sind unsere Gastgeber, Matu, Jules, Rico und Kai. Herzlich willkommen zu der 5. Podcast-Folge und diesmal mit dabei der Julian. Hallo. Rico. Hallo. Und als Gast haben wir den Robin und heute unsere Themen sind nichts. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.